mich zärtlich durchfährt. Dein tiefer Blick, der alle Sehnsucht weckt, verbotene Früchte, die mein Körper begehrt. Denn wenn du mich berührst, mich mit Worten verführst, deine Augen vereinst mit mir, spielen die Sinne verrückt, in der Welt ich entrückt, voller Erregung, Verlust und Gier. Es ist ein Weg ohne Ziel, eine Sünde zu viel, und mir sagt mein Gefühl, ein gefährliches Spiel. Ein dunkler Traum, unecht und endlos, doch du begehrst seine Realität. Ein Todestanz, mystisch im Dunkel der Zeit, arme Prinzessin, ganz beklommen und bang. Läuft sie einfach davon, bringt sie sich zur Raison, ein Entkommen wäre Illusion. Ich kann mich nicht entziehen, der Versuchung entfliehen, Illusionen mein Selbstbedrohung. Es ist ein Weg ohne Ziel, und mir sagt mein Gefühl, alles ist wie so viel, ein gefährliches